Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, mit dem Fahrrad nach Italien zu fahren. Dass dazwischen die Alpen liegen, hat wohl niemand gewusst. Eine Woche bergauf und bergab. So viel habe ich noch nie geschwitzt.